Hallo, hallo, hallo, meine lieben Freunde. Ich habe jetzt vor, in diesem Video etwas über Meditation aufzunehmen. Und zwar was? Ich möchte euch gerne dabei helfen, eure eigenen Meditationen zu machen und meditieren zu einem Lebensstil zu machen. Das erste, was ich hier mal sagen möchte, ist, wie oft haben mir Menschen gesagt, aber Reinhard, meditieren, das ist doch eine östliche Religion und das darf man doch nicht als Christ. Und da wurden so viele Ängste geschürt. Ich habe das Wort Meditieren oder Meditation 78 Mal in der Bibel gefunden. Und wisst ihr, es ist ein Unterschied, ob man östliche Meditation macht oder wirklich biblische Meditation. Was ist der Unterschied? In der östlichen Meditation, da lehrt man sich. Man entleert sich völlig, man setzt sich völlig los von allem Denken und man geht ins Leere. In der biblischen Meditation, da macht man das Gegenteil, man füllt sein Herz. Man füllt sein Herz mit biblischen Wahrheiten. Und das ist wichtig, dass jeder von uns lernt, in einem meditiven Zustand des Herzens zu leben. Mit anderen Worten, jeder von uns muss lernen, jederzeit, wenn immer wir wollen, wo immer wir sind, Zeit zu verbringen in Meditation. Natürlich, am Anfang brauchen wir Zeit, dass wir in die Ruhe kommen, dass wir vielleicht ein paar Atemübungen machen, dass wir einfach unseren Körper zur Ruhe zu bringen. Aber das Ziel ist, dass jeder Christ meditierend sein Leben lebt. Und ich werde euch das erklären. Okay? Meditation ist nichts anderes als ein Fokussieren auf bestimmte Gedanken, als immer wieder den Gedanken wiederzukauen, Bilder zu kreieren in unseren Herzen. Denkt einmal, die Bibel sagt, alles was gut ist, was ehrbar ist, was lieblich ist, was wahrhaftig ist, ist etwa eine Tugend, dem denket nach. Mit anderen Worten, grübelt immer wieder über diese Dinge nach. Denkt nach über diese Dinge. Das ist nichts anderes als meditieren. Wenn Gott Josua gesagt hat, sei mutig und sei stark, sinne über dieses Wort nach, Tag und Nacht über dieses Buch, dann ist das nichts anderes als meditiere darüber. Kreiere permanent Gedanken und Bilder in deinem Herzen, was hier geschrieben steht. Und wenn wir das mal lernen, dann wird das zu einem ganz normalen Lebensstil. Das heißt, es ist Teil meines Lebens. Ich lebe meditierend, ich kann jederzeit in einen Meditationszustand gehen und ich kann jederzeit in meinem eigenen Herzen Gedanken, Gefühle, Emotionen kreieren und die dann Teil meines Lebens sind. Und ich werde euch hier praktisch ein paar Beispiele geben. Zum Beispiel, du hörst eine Nachricht, jemand, der ganz nahe an dich steht, der engster Vertrauter von dir ist, der hat einen Unfall. Du kriegst einen Anruf, du, der und der hat einen Unfall. Dein Kind, dein Ehepartner, dein bester Freund, der auf der Straße unterwegs ist, hat einen Unfall. Mehr wird nicht gesagt, dann wird aufgelegt. Was geschieht in diesem Augenblick? Du meditierst. Was machst du? Du fängst dann darüber nachzudenken. Ach, was ist geschehen? Hat er ein Auto zusammengeführt? War es ein schwerer Unfall? Ist er schwer verletzt? Du fängst dann in deinem Herzen Gedanken zu hegen, was da eben geschehen ist. Und das ist Meditieren. Mehr ist es nichts. Meditieren ist nichts anderes, als unsere Vorstellungskraft einzusetzen, die Gott uns ja geschenkt hat. Stell dir vor, Gott hat uns eine Vorstellungskraft gegeben und wir verschwenden sie für so viele unnötige Dinge. Ach, das hat doch gar keinen Sinn, so zu leben. Denk einmal. Jemand sagt was, das uns verletzt. Jemand tut was, das wir gar nicht mögen. Und was tun wir? Wir denken darüber nach. Aber warum hat er das gesagt? Wie kann er das doch nur so böse sein? Warum macht er das? Und wir fangen an, darüber nachzudenken. Diese Gefühle, ich sage hier nachzudenken, hier wird sie nur prozessieren. Hier denken wir nach, hier prozessieren wir, unserem Körper geht es weiter. Und während wir dann permanent diese Gedanken hegen in unserem Herzen, diese Gedanken pflegen in unserem Herzen, meditieren wir über die Dinge, die die anderen uns angetan haben. Dann mischen sich Gefühle dazu, die Gefühle werden zu Emotionen. Und was tun wir? Jetzt meditieren wir permanent über das, was die anderen schlecht gemacht haben. Und das ist das biblische Meditieren nicht. Das biblische Meditieren ist, über die guten Dinge nachzusinnen. Bilder zu kreieren im eigenen Herzen, die der Bibel gemäß korrekt sind. Zum Beispiel, als ich begonnen habe, für die Kranken zu beten und nichts geschah, da wurde mir plötzlich klar, dass zuerst muss ich die Kranken in meinem Herzen geheilt sehen, bevor ich sie mit physischen Augen geheilt sehen kann. Und der Vers Johannes 14, Vers 12, der hat mich ergriffen, in jungen Jahren schon. Jeder, der an mich glaubt, wird die Werke tun, die ich auch tue, und größere. Weil ich gehe zum Vater. Und dann habe ich meine Augen geschlossen, ich habe einfach angefangen, mir größere Werke vorzustellen. Warum hat Jesus die größeren Werke nicht beschrieben? Weil er uns erlaubt, sie uns selbst vorzustellen durch Meditation, durch unsere Vorstellungskraft, durch die Fähigkeit, die er uns gegeben hat. Und ich habe angefangen, in meinem eigenen Herzen Bilder zu kreieren. Ich gehe in Gottesdienst, da kommt jemand auf mich zu, der hat eine kaputte Schulter. Ich befehle der Schulter, heil zu sein. Ich lege ihm die Hand auf und die Schulter ist völlig ganz normal heil und funktioniert. Und so habe ich angefangen, selbst zu meditieren, ohne irgendwelche Anleitung. Einfach immer wieder die Dinge gedacht, die die Bibel sagt, dass sie mir gehören. Und das sollst du auch tun. Du sollst dir Zeit nehmen in der Ruhe und du sollst innerhalb den Rahmen der Bibel sollst du permanent nachsinnen, nachgrübeln, Bilder kreieren, ein inneres Gespräch führen über die Dinge, die dir zustehen. Ich möchte hier eine einfache Warnung aussprechen. Verwende die Kraft deiner Vorstellung und die Meditation nicht, um selbstsüchtige, egoistische Zwecke zu verfolgen. Das tut die Welt. Wir tun das nicht. Wir bringen die Realitäten des Himmels in unser Leben, indem wir lernen, ständig zu meditieren. Wenn ich eine schlechte Nachricht irgendwo empfange, wisst ihr, was ich tue? Ich mache keine Augen zu, weil ich habe gelernt, in einem meditativen Zustand mein Leben zu führen. Wenn ich eine schlechte Nachricht bekomme, auch wenn ich mit im Gespräch bin, mit anderen Leuten, sofort in meinem Herzen entscheide ich mich, was ich denke. Ich denke sofort, größer ist der, der in mir ist, der in mir ist, als der, der in der Welt ist. Alle Dinge wirken mir zum Guten mit. Also, egal wie schlecht die Nachricht ist, das ist gut für mich und es ändert sich für mich zum Guten. Und diese Gedanken denke ich, während die anderen oft noch reden über die schlechten Dinge, die soeben geschehen sind. Und darum erlebe ich dann auch die Dinge, die ich im eigenen, worüber ich im eigenen Herz meditiere. Für mich war zum Beispiel das Thema Geld und Versorgung eine ganz schwierige Sache. Ich bin sehr arm aufgewachsen und ich tat mir so schwer, Gott zu vertrauen für Versorgung. Und eines Tages war mir klar, ich kann den Plan Gottes nicht verfüllen, wenn ich nicht wirklich glaube an Versorgung. Und ich wusste auch, ich muss das im Meditieren zuerst ergreifen. Dann hat der Herr mich aufgefordert, durch die Bibel gut durchzustudieren, alles, was sie über Versorgung sagt. Und dann kam ich natürlich auch auf Matthäus 6, wo Jesus sagt, schaut auf die Vögel. Also schaut. Wenn ich auf den Vogel schaue, dann sehe ich ein Bild. Schaut auf die Lilien, wie sie wachsen. Die spinnen nicht, die arbeiten nicht. Mein Vater versorgt sie. Und dann habe ich angefangen, permanent in meinem eigenen Herzen immer wieder daran zu denken, wie gut Gott doch zu den Vögeln ist und zu den Blumen am Feld ist. Die hat er so schön gemacht und mich hat er noch viel lieber. Mir gibt er noch Schöneres. Und ich kann mich erinnern, dann habe ich einfach begonnen, ihn mit geschlossenen Augen immer wieder mir vorzustellen, weil die Bibel gibt mir ja kein Limit, wie weit ich versorgen glauben darf. Er versorgt mich immer und gut. Gibt es viele biblische Beweise. Und dann habe ich mir Philipper 4, Vers 19 hergenommen. Er versorgt uns in unseren, er erfüllt unsere Bedürfnisse auf, ausgemäß der Herrlichkeit seiner Herrlichkeit, dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Ich bin jetzt noch in der englischen Sprache, die in Portugiesisch, ich sitze in Brasilien hier, sorry. Er begegnet unseren Mängeln gemäß der Herrlichkeit, dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Und dann habe ich angefangen nachzudenken, wie reich ist die Herrlichkeit? Wie schaut der aus, der Reichtum der Herrlichkeit? Und dann habe ich angefangen darüber nachzudenken, der Himmel hat Straßen von Gold. Und wenn meine Nöte, meine Bedürfnisse begegnet werden, nicht gemäß meinen Bedürfnissen, gemäß dem Reichtum seiner Herrlichkeit, das heißt, so viel Reichtum wie im Himmel ist, wird auch mir geschenkt. Und habe ich angefangen, den Reichtum des Himmels zu sehen, die goldenen Straßen zu sehen, habe ich angefangen, meine Vorstellungskraft freien Lauf zu lassen. Wenn ich Millionen brauche, um Gott gut zu dienen und die Kinder zu versorgen, dann hole ich mir Millionen vom Himmel. Und das habe ich immer wieder darüber nachgegrübelt, nachgedacht, nachgegrübelt, Gefühle, Emotionen dazu gemischt, bis ich eines Tages im Herzen ergriffen habe, es gibt keine Begrenzung für meine Versorgung. Und das ist die biblische Meditation. Du musst selbst lernen, dir zu meditieren, dort, wo du es brauchst. Wenn du krank bist, fang an, in deinem eigenen Herzen Selbstgespräche zu führen und Bilder zu kreieren. Jesus und ich bin eins, einen kranken Jesus gibt es nicht, also ist mein Körper auch genauso heil, wie Jesus jetzt in seiner Herrlichkeit heil ist, weil ich bin ein Geist mit ihm. Und suchst du dir aus, was du meditieren wirst, lernst in diesem ständigen Tagträumen zu leben und erlebst so alles, was die Bibel für dich hat. Okay? Also meditiert, steh durch in Christus, kreiert Bilder in eurem Herzen, führt permanente Selbstgespräche. Ich bin mehr als ein Überwinder. Größer ist der, als der in mir ist. Alle Dinge dienen mir zum Guten. Auch wenn eine Armee mich umzingelt, fürchte ich mich doch nicht. Führe Selbstgespräche, kreiere Bilder und meditiere. Mache es zum Lebensstil. Stil. Danke und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder mal bei irgendeiner nächsten Lehre. Ciao.